in Berlin 88, zwei die Nacht so kalt und klar. Da traf es Josh und Josi, ein Zwillingspaar so rar. Luigi Althöfer, Raff sein Name war, entführte sie mit Schrecken, das wurde offenbar. Experimente, Gedankenkontroll, CIA, FBI, NASA, welch ein Zoll. Die Forderungen kamen schnell, das war sein böser Plan. Freiheit für Genossen, Abzug aus Afghan. NATO raus aus Türkei, ein Safehouse, Geld dazu für Josh. Die Freiheit aus dem Knast für Josi, Asyl im Nu. Josh Ricky, Joshua Il genannt und Josi Ricky Joseph. Familien sich beklagen, der Betreuer seine Pflicht, das Wohl im Augenschein, Pflichtverletzung, Familienrecht darf Zerrüttung sein. Dann ein